Sarastro, unser Herr. Sie ist's. Ich glaub es kaum. Sie ist's. Es ist kein Traum. Schlinglein um sich um ihn her. Schlinglein um sich um sie her. Und wenn es auch mein Ende wäre. Was soll das heißen? Lass meine Krankheit. Bleib auseinander. Das geht zu weit. Das Sklave hier zu deinen Füßen, lass den verwegen Frieden büßen. Bedenk, wie frech der Knabe ist, dieses seltenen Vogels Licht, bald der Familien dir entführen. Allein, ich muss ihn aufzuspüren. Du kennst mich, meine Wachsamkeit verdient, dass man Lob erstreut. Ich geb's dem Ehrenmann sogleich. Und deine Gnade macht mich rein. Nur 77 Sohlenstreich. Ach Herr, den Lohn verhoff ich nie. Nicht dank, das ist ja meine Pflicht. Bis jedes Herz, diese beiden Fremdlinge in unser Prüfungstempel ein. Recket